Der Geist ist wie eine Muschel, er funktioniert nicht, wenn er nicht offen ist. Von Jürgen Gisbert, Teil 2. Als Paradebeispiel für das Verhältnis von Medium und Botschaft in Sabas Oeuvre können wir das Lied Hier diesen Bier nehmen. Die Geschichte des Liedes ist genauso banal wie hintersinnig. Saba gibt sich als Mann, der auf dem Motorrad sitzt, und seine Freundin dahinter. Irgendwann gelüstet es ihn nach einem Bier und der Freundin, doch diese meldet sich nicht, um ihm das Bier und sich zu geben. Sie ist wie verschluckt und dies wörtlich, da der anwesende Teufel sie aufgefressen hat, sie und das Bier. Saba will einen Deal mit dem Teufel und er hat Druck. Das wiederum macht den Teufel fertig. Milhouse Nixon and Agnew too, and both of those suckers was worse than you. Selbst die schlimmste Brut, also der amerikanischen Politik, scheute vor dem Deal. Aber der Motorcycleman macht es. Der Teufel taucht ab, nicht ohne vorher die Frau auszuspeien, die aber mittlerweile das Bier getrunken hat. Das ist die Botschaft des Liedes, dass der Mensch für simple materielle Dinge einen Kontrakt mit dem Teufel eingeht. Das Lied, 1978 auf der New York LP entschieden, machte Furore. Ich war auf dem damaligen Konzert. Bei den Konzerten von Saba taten sich immer wieder die Angehörigen der amerikanischen Besatzungsarmee hervor. Und bei diesem Lied waren sie besonders happy. Die Botschaft des Liedes aber trat für sie hinter die Medien, also Titis und Bier, zurück. Das war logisch, da sie als US-Armee-Angehörige schon längst den Kontrakt mit dem Teufel unterschrieben hatten. Auch ich konnte mich nicht dem Verhältnis aus Medium und Botschaft entziehen. Zeitgleich zum New York-Album und zur Tournee wurde ein T-Shirt mit der Aufschrift Titis und Bier vertrieben, das ich mir zulegte. Ich trug es mit Stolz und kam mir provozierend vor, ohne zu fragen, ob in den Straßen meiner Heimatstadt Worms sich jemand überhaupt provoziert fühlte. Ich fragte nicht nach und niemand beschwerte sich. Sie sind in mancherlei Hinsicht etwas verstockt, diese Wormser. Aber einmal passierte etwas. Ich hatte das T-Shirt an einem Stück etliche Tage lang an, sozusagen als Abendluft, wenn ich in meiner Stammkneipe ging. Einmal tippte mich in dieser Kneipe jemand an, den ich nicht kannte, und sagte, er würde sich das mit mir schon einige Tage anschauen und fragte mich, ob das das einzige T-Shirt sei und ob ich es nicht mal waschen wolle. In diesem Moment wurde für mich die Luft in der Kneipe stickig profan. Wir können hier also anhand eines Liedbeispiels verschiedene Seiten des vielfältigen Verhältnisses aus Medium und Botschaft erkennen. Zu erkennen wäre, dass sich auch Feministinnen an dem Lied erhitzten, da sie dahinter Sexismus vermuteten. Hier ist es nach wie vor ein Glanzstück. Zu beachten sei hierbei die Szene, als Saba vom Publikum ein Zettel hochgereicht wird, auf dem eine Bitte steht, die er ausrichten soll. In diesem Fall wird jemand gesucht. Saba richtet das aus und bindet es dadurch in das laufende Stück ein, sodass Titis und Bier zu keiner Lehre wird, noch weniger ein leerer Vortrag, sondern Teil eines laufenden, lebendigen Prozesses, mit dem Mann und Frau sich auseinanderzusetzen haben. It was the blackest night, there was no moon in sight. You know the stars ain't shining cause the sky's too tight. I heard the scary wind, I seen some ugly trees. There was a werewolf hopping along the side of me. I'm green and I'm bad, you know I ain't no sissy. Got a big titty girlie by the name of Chrissy. Talking about her in my bike to be in the side of the mountain. I noticed even the crickets were acting weird up here, and so I figured I might just drink a little beer. I said, give me some of that, what you're sucking on. But there was no reply, cause she was gone. Where's those titties I like so well? And my goddamn beer is what I started to yell. Then I heard this noise like a crunch of twig. And up jumped the devil, he's about this big. He had a red suit on and a widow's peak. And then a pointed tail and like a sulfury. Yes, it was him all right, I swear to God it was. He had some human flesh underneath his claws. You know it looked to me like it was titty skin. I said, you son of a bitch, cause I was mad at him. Well, he just got out his floss and started cleaning his fangs. So I shot him with my shooter, said, bang, bang, bang. Then the sucker just laughed and said, put it away. You know I ate it all up. Now what you gonna say? You ate my Chrissy? Titties and all. Well, what about the beer then, boy? The can's this tall. Even her boots? Would I lie to you? Shit, you must have been hungry. Yes, this is true. Don't they pay you good for the stuff that you do? Well, you know, I can't complain when the checks come through. Well, I want my Chrissy, and I want my beer, so you just barf it back up. Now, devil, do you hear? Blow it out your ass, motorcycle man. I mean, I am the devil, do you understand? Just what will you give me for your titties and beer? I suppose you noticed this little contract here. You're goddamn right, you son of a whore. Don't call That's me that. That's about the only reason I learned writing for. Give me that paper, bet your ass I will sign. Because I need a beer and it's titty squeezing time. Man, you can't fool me. You ain't that bad. I mean, you should have seen some of the souls that I've had. Why, there was Milhouse Nixon and Agnew too. And both of those suckers was worse than you. Well, let's make a deal if you think that's true. I mean, you're the devil, so what you gonna do? Wait a minute. A tinge of doubt crosses my mind when you say that you want to make a deal with me. That's very, very true. Wait, you ain't supposed to want to make a deal with me. Ah, but I'm slightly different than your average customer, devil. But most people don't want to make a deal with me. Yeah, well, most people are afraid of you. See, they don't know how stupid you are. I happen to know that you jack off to a picture of Puffy Meadows when you get home. Stupid. You know, ever since that guy told you that he contained more fluid than Jeff Beck, you've been trying to outdo him. Well, look, I'm going to say one thing to you. This may not register right away, but let me say this. Leave your pickle alone for a couple of nights, you know what I mean? Now, come on. I'm only interested in a couple of things. Wait, is that a note for me? Is somebody passing me a note? What does this say? Frank, please do me a favor. I can't find a brother of mine. I could dig it if you could call him from stage. His name is Dirty Tom Nomads MC. Signed, thanks. Bear or Bean? I can't tell. Well, if he's out there, Dirty Tony D-La Nomads MC, get in touch with Bean or Bear. And as I was saying, devil, I'm an average sort of a person. You wouldn't believe it, but I'm very much like the people here in this audience tonight. What? I think we definitely have something in common. Wait a minute, I thought you had funny things growing in your hair and all that other shit. I thought, right, weird music, you know, I thought, listen, biker and everything, I mean, shit, you listen know, big carefully. Titty chick that you just had out here with listen the camera. Listen carefully to me, you know. Old devil. Uh-huh. I'm only interested in two things. Yeah. See if you can guess what they are. I would think, let's see, maybe, well, I'll give you two clues. Let's see. Let go of your pickle. What? Let go of your pickle. I'm not holding my pickle. Well, who's holding your pickle then? I don't know. She's at an audience. Hey, Dale, would you like to come up here and hold my pickle to satisfy this weird man out here on the stage? You're probably wondering why we call it a pickle. Oh, I hate to squeal on you, Bozio. I mean, devil. But look, I'm only interested in two things. Oh, wait a minute. All I have to say is, God help me, even though I have this fucking mask on. Listen, if you think that mask looks bad, you ought to see his pickle. I'm only interested in two things, and that's titties and beer, you know what I mean? What? Titties yeah. and beer? Titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer, titties and beer. No, don't sign it. Give me time to think. I mean, hold on a second, boy, because that's Magic King. And then the devil let go of his pickle, and out come my girl. They heard the titties flop. All around the world, she said, I got me three beers and a fistful of downs, and I'm gonna get ripped, so fuck you clowns. Then she gave us the finger, it was rigid and stiff. That's when the devil, he farted, and she went right over the cliff. Whoa, tinsel time. till the devil was mad. I took off to my pad. I swear I do declare, how did you get back there? I swear I do declare, how did you get back there? I swear I do declare, how did you get back there? I swear I do declare, how did you get back there? That's enough of the devil and his famous pickle. We're going to make another dramatic if somewhat. Das folgende Lied ist wiederum ein Klassiker. The Torture Never Stops ist vom Soudaleurs Album aus dem Jahre 1976 und hatte mich von Anfang an sehr beeindruckt. Es ist gekennzeichnet durch den eher bluesig daherkommenden Grundsound mit der tiefen Stimme von Zappa, durchbrochen von orgasmusähnlichen Geräuschen einer Frau parallel dazu oder überlagernd. Die tiefe Stimme Zappas verdankt sich einem Bühnenunfall, den er Ende 1971 erlitt, als während eines Konzerts ein Zuschauer auf die Bühne kam und ihn den Orchestergraben hinunterwarf. Er war wegen seiner Freundin eifersüchtig, die auf Zappa abfuhr. Zappa sagte, er konnte wegen des Bühnenlichts gar nicht sehen. Resultat war gewesen, dass seine Stimme nun tiefer war und er ein verkürztes Bein hatte. Um einmal die Differenz aufzuzeigen, werde ich das Stück in zwei Versionen zusammenbringen. Um einmal die Differenz des Verhältnisses von männlicher und weiblicher Stimme aufzuzeigen, nehme ich zuerst die Version von Silke Gonska, einer Sängerin aus Gera, die sie mit ihrer Gruppe Ensemble Kreativ aufgenommen hat. Dem folgt ein Teil des Originals. Grün und fett durch sein grausiges Verlies. der Höllenfürst frisst ein Schwein am Spieß, wo der Boden fettig trieft. Erst stopft er die Schnauze in sich rein, dann kommen Lenden und Gebein. Er säbelt mit geübter Hand. Und es stinkt so faul von den Mauern Riesen, grünlich grauer Schleim. Am Tag des jüngsten Gerichtes, nein, sie kehren niemals heim. Sie kehren niemals heim. Sie kehren niemals heim. Oh. sausage. Where the torture never stops. The torture never stops. The torture. The torture. The torture never stops. Berühmtes Foto zeigt Zappa auf einer Toilettenschüssel. Neben der damit verbundenen politischen Haltung gibt es aber noch ein anderes Motiv, das wir vielleicht mit einer Art ganzheitlichem Denken verknüpfen könnten. Zappa monierte, dass der Puritanismus in den USA so weit ginge, dass man nicht einmal wüsste, ob Politiker einen Unterleib hätten, ob sie überhaupt einmal auf die Toilette müssten. Von niemandem geringerem als George W. Bush sehen wir dieses von Zappa aufgezeigte Problem bestätigt. 2005, Weltsicherheitsratssitzung. Bush gibt Condoleezza Rice einen Zettel, auf dem steht: Ich glaube, ich bräuchte einen Toilettengang. Ist das möglich? Eine Antwort seines Rice auf diese Anfrage ist nicht überliefert. Vielleicht aber wusste auch Frau Rice an dieser Stelle keinen Rat. What's the ugliest part of your body? What's the ugliest part of your body? Some say your nose, some say your toes, but I think it's your mind, your mind. I think it's your mind. Children are poor, unfortunate victims of systems beyond their control. A plague upon your ignorance, to the great despair of your ugly life. Where did Annie go when she went to town? Who are all those creeps that she brings around? All your children are poor, unfortunate victims of lies you believe. A plague upon your ignorance that keeps the young from the truth they deserve. Während also Bush sich vielleicht fragt, ob der Gang auf die Toilette als ethische Handlung durchgeht, als Amtstätigkeit deklariert werden kann, sind wir in Nordkorea schon weiter. Vor wenigen Wochen las ich, dass der verstorbene Kim Il-sung nie auf die Toilette musste und diese Fähigkeit an seinen Sohn Kim Jong-un, den heutigen Präsidenten, weitergab. Hier ist es dann so, dass der körperlich geschlossene Stoffwechselkreislauf derart organisiert sein muss, dass die Inhalte des Enddarms immanent sich in produktiven Geist umwandeln, was sich politisch beispielsweise in geschlossenen Grenzen äußert. Bush und Kim müssen sich schon sehr nahe sein. Kurzum, Zappa ist mit seiner Aussage nicht polemisch, sondern verweist auf ein degeneriertes Verhältnis der Politiker und Politikerinnen zum Körper. Thank you. and so is the crow. Who are the brain police? What will you do when the label comes up and the plastic's all melted and the chrome is too soft? In einer Notiz zu diesem Lied äußert Zappa, dass er an irgendeinem Morgen um 5 Uhr jemanden diesen Satz hat singen hören und er musste es aufschreiben. Er gab zu, dass er, als er es später laut sang, Angst bekam. Der Inhalt des Liedes ließe sich auf 3 Punkte zusammenziehen. Was passiert mit dem Zuhörer, wenn das ganze Drumherum des Liedes, das er hört, plötzlich verschwindet? Das Label des Albums abgeht und das Plastik schmilzt. Die Mitte des Songs bricht abrupt ab und ein Teil aus Help I'm a Rock, einem anderen Stück derselben Platte Freak Out aus dem Jahr 1966 ist zu hören, was wiederum den Effekt des Rüttelns des Hörers an seine Hörgewohnheiten hat. Dieser soll sich in der Musik nicht komfortabel machen. Viele Stadtsoldaten, wie Zappa sagt, Menschen, die ihr eigenes Gehirn ins Gefängnis stecken, ergießen sich in Brain Policism. Es sei ein religiöses Lied, sagte der Komponist. Das Motiv der Stadtsoldaten als des normalen uniformierten Bürgers taucht auf dem Album Burnt Winnie Sandwich aus dem Jahre 1970 wieder auf, als in einer Ansage von Zappa ein Zuschauer aus dem Zupublikum heraus etwas Unverständliches ruft und damit nicht aufhört. Er äußert sich wohl zur Uniformiertheit, worauf Zappa antwortet: Mach dich nicht lächerlich, jeder in diesem Raum trägt eine Uniform. Einmal, als ich hier in Leipzig an einer Ampel stand, bemerkte ich eine junge Frau links von mir. Sie stand da, hatte Kopfhörer auf und Rauschen im Ohr. Ich verfolge den Blick, den die Frau wirft. Er ist starr auf das Rot der Ampel gerichtet. Als es grün wird, setzt sie sich in Bewegung. Sie begleitet das Rauschen auf die andere Straßenseite. Gleichzeitig ist sie aber vom Medium Ampel existenziell abhängig, denn sie scheint dem Rauschen im Ohr verfallen und das Grün der Ampel ist ihr Zeichen, heil über die Straße zu kommen. Die Frau entwickelt eine Art unterwürfiges Verhältnis zum Medium Ampel. Mir ist kein Fall bekannt, in dem ein Fußgänger unter die Räder kam, nur weil er eine Vinylschallplatte in der Hand hatte. Es gibt aber zahlreiche Fälle, in denen Menschen vom Rauschen in ihren Kopfhörern unter die nächste Straßenbahn geleitet werden. Die Vorstellung ist die, der Mensch kommt unter die Räder, das Gerät aber läuft weiter und lässt das Unwesentliche, nämlich den Konsumenten, hinter sich zurück. Es gibt ein Smartphone, das so konzipiert ist, dass seine äußere Haut sich wieder regeneriert, wenn Kratzer durch menschliches Lebewesen draufkommen. Alles ist geglättet. Politik, Kunst, der Mensch. PC heißt nicht nur Personal Computer, sondern auch Political Correctness. Die Frau an der Ampel scheint individuelle Freiheit, freie Straße zu genießen. Realiter scheint die Freiheit längst dem Zwang gewichen. Indem sie online ist, ist die Frau an der Leine. Im Gegensatz zu ihr stehe ich der Ampel sozusagen ampelvalent gegenüber, denn ich kann frei Ohr und Auge auch bei Rot die Straße überqueren. Der französische Philosoph und Semiologe Roland Barthes trifft folgende Differenz zwischen Hören und Zuhören. Hören ist ein physiologisches Phänomen, Zuhören ein psychologischer Akt. Lässt sich das Hören physikalisch messen, ist das Zuhören doch eine individuelle Wahrnehmung. Polemisch gewendet erscheint uns die Frau dem Rauschen aus dem Kopfhörer sowie dem Ampellicht eher physiologisch anhängig als psychologisch agierend. Es ist sozusagen ein vegetatives Dahinhören, was sie in Bann hält. Das folgende Stück, Mom and Dad, ist aus dem Jahre 1967 und auf dem We Are Only In It For The Money Album erschienen und behandelt den Niedergang des American Way of Life, die Niveaulosigkeit spießiger amerikanischer Kultur. Die Willkürlichkeit, mit der Polizisten Menschen erschießen, hier solche der Gegenkultur, erscheint erschreckend aktuell. Plastic als inhaltliches Leitmotiv verweist auf entsprechende Aussagen in Liedern der beiden zuvor erschienenen Platten, beispielsweise Who Are the Brain Police, was wir hörten. Was mir bei dem Lied vor allen Dingen auffällt, ist die Positionierung des Schlagzeugs von Jimmy Carl Black, dem Indianer der Gruppe. Zuerst einmal ist die Tatsache, dass Black betont als Indianer der Gruppe vorgestellt wird, zu unterstreichen. Denken wir daran, dass bei der Suche nach einer nationalen Musik Anfang des 20. Jahrhunderts diejenige der einheimischen Indianer keine Rolle spielten, da sie als Menschen keine Rolle spielten und dem Völkermord zum Opfer fielen. So solle der Zuhörer sich auch auf den Rhythmus des Schlagzeuges konzentrieren. Jimmy Carl Black begleitet nicht nur das Lied, sondern er trommelt die Kriegstrommel, kommentiert dadurch nicht nur den Textinhalt, sondern ruft gewissermaßen in selbstbezüglicher Weise das Schicksal der Indianer in Erinnerung, parallel zu und zusammen mit dem alternativer Gegenbewegung in den USA. We Are Only In It For The Money ist ein Meisterwerk und bedürfte eigentlich einer extra Vorstellung. Sit home and drink all night. They look too weird. side of the creep she knew. They killed her too. Kommen wir zu einem anderen Lied, dieses Mal vom Album Changas Revenge aus dem Jahre 1970. Darin geht es um die Drangsale durch die Musikergewerkschaft. Der Union Man taucht mit seinem Colt, den er nur beiläufig zeigt, bei den Musikern auf, um das Schutzgeld einzutreiben. Zappa hatte in dieser Phase den Film und die Musik zu 200 Motels mit dem Royal Philharmonic Orchestra produziert, das war 1971, und monierte das exakte Timing der Orchestermusiker, die mit Verweis auf die Gewerkschaft auf die Sekunde genau das Instrument zur Seite legten, eine Sensibilität, die er vermutlich aus entsprechender Erfahrung im eigenen Land gewann. Interessante Bestätigung der musikalischen Einordnung der amerikanischen Trade Unions finden wir beim deutschen Soziologen Max Weber, der im Jahre 1904 von seinen Beobachtungen in den USA berichtet. Zitat: Tägliche Schießereien mit Dutzenden von Toten auf beiden Seiten, ein Trambahnwagen umgestürzt und dabei ein Dutzend Frauen zerquetscht, weil ein Non-Union Man darauf gesessen hatte. Zitat Ende. Man vergleiche nun das Schlagzeug im Mom and Dad und dem gerade gehörten Lied. Während Jimmy Carr Black die Kriegstrommel der Indianer spielt, ist im Rudy-Song die Trommel eines Erschießungskommandos zu hören. Schlagzeuger hier war Ainsley Dunbar. Die Titelauswahl Zappas ist sehr kurios. So gibt es ein Musikstück mit dem Titel »Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz«. Hier ist der Titel gleichzeitig die reine Musik untermalender Text, der seine Semantik auf die Musik ausstrahlt und entsprechend die Fantasie anregt. Es erinnert mich an den Musikunterricht im Gymnasium, als wir einmal Smetanas Moldau durchnahmen und die Lautmalereien entsprechender Aktivitäten des Flusses der Menschen an seinen Ufern vernehmen dürften. Hören wir uns nun aber die sexuelle Belästigung an. Album mit dem Titel Das Humor Belong in Music aus dem Jahre 1984 fällt in eine Phase, in der sich Zappa umzuorientieren schien. Dem liegt unter anderem eine inhaltliche Auseinandersetzung Zappas mit seinen Fans zugrunde, denen er immer etwas skeptisch gegenüberstand, da es ihnen eher um die Texte ging als die Musik bzw. den Zusammenhang zwischen beidem. Der Plattentitel bedeutet, dass der humoreske Teil des Liedgutes nicht auf den Text allein bezogen werden kann. Der Reiz zappascher Musik besteht gerade in dem Spiel von Text und Musik, die in stetem Austausch sich befinden. Beachtet man das nicht, geht unheimlich viel verloren. Ausgehend von dem schillernden Satz Zappas, nachdem Politik die Unterhaltungsbranche des militärindustriellen Komplexes MIK ist und der Art, wie Zappa Unterhaltung sieht, bin ich mal vorliegende Interviews durchgegangen, 1966 bis 1993 die Jahrgänge, und habe geschaut, was Zappa unter Unterhaltung, Englisch Entertainment, versteht. die offizielle normativ operierende Unterhaltung, von der Politik wiederum als Teil der U-Branche des MIK abzuleiten ist, dass in diesem Bereich die Kommunikation aufrechterhalten will, war nicht das, was Zappa für sich in Anspruch nehmen wollte. Das Stück I'm the Slime ist hierfür beispielhaft. Kommunikationswege sind wichtig, um Unterhaltung aufrechtzuerhalten. Gerade das machte Zappa so schwierig für die Unterhaltungsindustrie, weil er die Wege zum Entertainment mit in sein Liedgut aufnahm. Er unterhielt sein Publikum mit der Frage nach dem Wieso einer Unterhaltung und dies auf eben unterhaltsame Weise, denn das war auch sein Prinzip. Er selbst wollte unterhaltsam sein. Was die regenerierende Wirkung von Musik betrifft, so stellt sich Zappa auf die gleiche Ebene wie jeder andere Konsument von Musik. Das heißt, um es in deutsche Verhältnisse zu übersetzen, dass auch Fans von Helene Fischers Musik hierdurch ihre körperlichen und ideellen Ressourcen auffrischen. Man kann ihm also von daher keine Arroganz gegenüber anderen gesellschaftlich dargebotenen Gütern vorwerfen. Differenz hier ist wiederum der Wert, der Zappa dem Begriff der Unterhaltung beimisst. Durch die Nacht. Frau Fischers Lebensschicksal lässt sich über die Paraphrasierung eines Satzes des deutschen Dramatikers Heiner Müller umschreiben. Heimat ist, wo die Rechnung ankommt, ob in Sibirien oder bei Florian Silbereisen. Für Zappa entscheidend bei der Kunstproduktion ist, wer die Rechnung bezahlt. In früheren Zeiten hatten die Künstler für Pfaffen und Könige schreiben müssen. Heute ist es der MEK, der mittlerweile kulturrechtlos durchdrungen zu haben scheint. Für Zappa bedeutet Rechnung, dass er in ökonomischer Hinsicht Unabhängigkeit von den Plattenfirmen erreichen musste, um inhaltlich autonom agieren zu können. Zappa war es ein gesellschaftliches Anliegen, für die Autonomie von Kunst und Individuum zu kämpfen, was in zahlreichen öffentlichen Diskussionen in den 80er Jahren zum Tragen kam. In der Organisation Parents Music Resource Center, das sich 1985 gründete, tummelten sich Hausfrauen, Gattinnen von Politikern wie James Baker, dessen Frau Susan in ihrer Freizeit mit Mitstreiterinnen nach Sexismus Ausschau hielten und ihn auch den Notenbündeln von Zappa anhefteten. In einem Streitgespräch, das unter dem Titel Zappa und Crossfire auf YouTube zu sehen ist, geht es konkret darum, dass die Protagonisten besagte Assoziation Sprache, also Text und Handlung, in eins setzen. Wenn man etwas sagt wie Zappa auf der Bühne, dann geschieht es auch. Wir können das anhand eines bekannten Witzes erklären. Jesus sprach, es werde Licht, aber Petrus schaltet nicht. Jesus' Äußerung als Handlung ist ein Sprechakt, aber noch nicht die Erfüllung des Wunsches selbst. Das wäre die Aufgabe von Petrus gewesen, der aber vielleicht Besseres zu tun hatte. Was die Kritikerinnen entsprechender Musik meinen, ist die Identität von geäußertem Wort und Handlung. In besagtem Streitgespräch sagt Zappa, dass sich in den USA ein Wandel hin zu einer, wie er sagt, faschistischen Theokratie vollzogen habe. Moral als Hinweis für richtiges menschliches Verhalten ist durch Religion selbst ersetzt worden. Womit wir beispielsweise bei der Tea Party wären oder auch beim Islamischen Staat, auch IS genannt. Damit endet der zweite Teil. The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later, he says, Some people, like cupcakes exclusively, while myself, I say, there is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin. Girl, you thought it was a man, but it was a muffin. He hung around till you found that it didn't hold nothing. Girl, you thought it was a man, but it only was a puffin. No cries was heard in the night as a result of him stuffing. Bruce Fowler on trombone, Napoleon Murphy Brock on tenor sax and lead vocals, Jerry Bozio on drums, Tom Fowler on bass, Denny Wally on slide, George Duke on keyboards, Captain Beefheart on vocals and soprano sax and madness. Thank you very much for coming to the concert tonight. Hope you enjoyed it. Good night, Austin, Texas, wherever you are. Gespräch der Maultrommel? Wechselrede, Streitgespräch, Wortgefecht. Natürlich bekommt eine Auseinandersetzung viel mehr Spannung, wenn auch der Ton auseinandergesetzt ist. Radio Blau. Das ist tatsächlich eine neue Dimension.